Kundgabe 3624. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.12.1945. Werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder und flüchtet zu mir in jeder Not. Und fürchtet euch nicht, denn euer himmlischer Vater lässt nicht zu, was euch nicht zum Besten gereicht. Glaubet und vertrauet mir, eurem Vater von Ewigkeit, dass ich meine Hände schützend über euch ausbreite. Und sehet in jeder Not des Leibes nur ein liebevolles Erziehungsmittel, das eurer Seele gilt. Doch wisset, dass auch die Not des Leibes von mir behoben wird, so ihr fest daran glaubt und meine Vaterliebe erkennet in allem, was auch geschieht. Seid Kindern gleich sorglos und überlasset dem Vater jede Sorge um euch und achtet nur darauf, den Willen eures Vaters im Himmel zu erfüllen. Und meine Vaterliebe wird euch erfassen und euch an mein Herz ziehen. Fraget und grübelt nicht ängstlich, was werden soll, sondern bleibet ruhig und harret nur auf die Hilfe des Vaters, so euch die Not drückt. Verlasset euch gänzlich auf mich, der ich euch führe auf allen euren Wegen. Im kindlichen Vertrauen und demütigen Gebet liegt eure Stärke, denn das enttäusche ich nicht. Und ich erhöre euch jederzeit. Doch banget und zweifelt nicht. Die Vaterliebe rettet euch aus jeder Gefahr, und der Ruf des Kindes verhallt niemals ungehört. Doch um zu werden wie die Kinder, müsset ihr jeden Widerstand aufgeben. Ihr müsset immer nur wollen, dass ich euch führe an der Hand, und ihr müsset mir willig folgen und niemals andere Wege gehen wollen. Und so müsset ihr bitten, im gläubigen Vertrauen und euch nun hingebend auf mich verlassen und jedes Geschehen nun als meinen Willen betrachten. Denn es ist mein Wille. Es geschieht nichts wider meinen Willen, so ihr eure Sorgen mir anheimgestellt habt. Nur der allein handelt, ohne meinen Segen und meine Beihilfe erbeten zu haben, der lässt seinen Willen tätig werden, der sich nun entsprechend auswirkt, doch nicht immer zu seinem Heil. Ihm kann ich meine Hilfe nicht angedeihen lassen, weil er sie nicht als meine Hilfe erkennen, sondern als eigenes Verdienst ansehen würde. Doch meiner Kinder Wege ebne ich, selbst wenn sie schwer passierbar erscheinen. Gebt euch voll vertrauend nur meiner Führung hin, und ihr werdet immer die liebende Vaterhand spüren, die euch sicher und unbeschadet hindurchführt durch alles Unheil dieser Welt. Und schöpfet stets Trost und Kraft aus meinem Wort. Lasset den Vater sprechen zu seinen Kindern und nehmet jedes Wort der Liebe auf, dass es wieder euch zur Liebe antreibt. Lasset niemals des Vaters Stimme ungehört verhallen, sondern freuet euch, dass ihr sie zu hören vermögt, dass der Vater seine Liebe zu euch darin zu erkennen gibt, und folget ihm und seinem Wort mit freudigem Eifer. Und ihr werdet mein Wohlgefallen erringen, ihr werdet die Vaterliebe immer stärker empfinden, ihr werdet keine Not mehr fürchten und an meinem Herzen wohlgeborgen sein. Amen.